WDR 5. Erlebte Geschichten. Hans Sauer, 1935 in Köln geboren, hat 5 Jahre lang ein Experiment gewagt. Von 1969 bis 1974 betrieb er am Kölner Hohenzollernring ein Lokal, das im heutigen Sprachgebrauch als hip, kultig und als Szenekneipe bezeichnet würde. Im Lovers Club, so hatte Sauer seine Diskothek bezeichnet, verkehrte alles, was in der Zeit angesagt war und auch dazugehören wollte. Peter Schollatour, Udo Kier, Udo Jürgens, Heiner Lauterbach, Günter Netzer, Jimi Hendrix, aber auch kölsche Urgesteine wie Jürgen Zeltinger und Purple Schulz. Der Journalist und Szenekenner Wolfgang Linneweber nannte das Lokal Schmelztiegel der damals noch nicht separierten Kölner Szenen aus Künstlern, Nutten, Schwulen, Hippies und Halbwelttypen. Alles traf sich bei Hans Mack Sauer, dem Rennfahrer und Musikbegeisterten. Ich bin ja 35 in Köln geboren, bin also echter Kölner auch geblieben und habe beruflich mich von vornherein mit der Gastronomie befasst und war 64 das erste Mal mit meinem Schwager selbstständig. Wir hatten quasi das erste Bistro, was es überhaupt in Köln-Umgebung gegeben hat, hatten wir eröffnet 1964 an der Hohestraße und hatten damit natürlich einen Riesenerfolg. Der Bistro war eben so gestaltet, dass man hier alles hatte, vom Bier bis zum Kaffee. Das war quasi eine Mischung zwischen Kaffee und Gaststätte. Und das auf die feinere Art, also nicht mit blanken Stühlen, sondern mit ledergepolsterten. Dieser City Club, den ich mit ihm gemacht habe, der zog diese ganzen Leute vom WDR an und die brachten uns wieder die Stars mit. Dann verkehrte der ganze erste FC Köln, die Mannschaft, bei uns, weil bei uns eben auch die hübschesten Frauen hinkamen. Weil Frauen kommen immer dahin, wo auch gute Männer sind. Und das war da der Fall. Da waren erfolgreiche Männer. Also die Geschäftsleute kamen zu uns mittags, ne? Weil die ja alle in dieser Nähe waren, ne? Die da Läden oder irgendwas hatten. Und somit war diese Mischung hier Sportler, da Geschäftsleute, dazu tolle Frauen. Udo Jürgens war zum Beispiel Stammgast bei uns, weil wir eben dieser Mittelpunkt waren. Wenn sie das einmal sind, dann kriegen die automatisch gesagt, ja, geh dahin. Das war der City Club und der Schwager, der war vorher, als er noch nicht selbstständig war, war der Sekretär von Blatzheim. Die Blatzheim-Betriebe waren seiner Zeit, ich sag mal von Kriegsende, 40, 50, 60er Jahre waren die absoluten Führer in Köln gastronomisch. Und das war ja der Ehemann von der Magda Schneider. Und die Magda Schneider brachte natürlich die Romy Schneider in diese Clubs aus Reklamegründen, ne? Und das war natürlich dann eine Familie, die in Köln was darstellten, ne? Und somit ergab das dieses, da ich wiederum im Sport sehr bekannt war und mich auch sehr mit befasst habe, weil ich ja auch noch Autorennen gefahren bin. Ich bin ja jahrelang international Autorennen gefahren und kannte jeden Rennfahrer vom Lauda bis zum Stewart und alles diese Leute, ne? Mein Vertragspartner war Chrysler in England. Also ich hatte mein Team in England zu dieser Zeit schon, ne? Und ich startete dann also im Frühjahr von England aus mit der Crew, ne? Und habe dann diese Rennstrecken befahren, Nürburgring, 1000 Rennrunden, ne? So, nee, ohne Training. Das war bis 1974, von 1968 an, ne? Ich habe natürlich sehr viele Rennen auch gewonnen. Ich bin Kölns bester Privatfahrer gewesen, ne? Das wurde auch wieder unterschieden. Ich war ja Privatfahrer. Ich wollte ja nicht das geschäftlich machen, ne? Da hatte ich keine Lust zu, ne? Weil ich hatte ja auch Geschäft, ne? Und wenn ich am Nürburgring fuhr und ich kam unten in Breitscheid an, da standen 1000 Kölner, die nur auf mich fixiert waren. Und das hat mir natürlich alles beruflich auch geholfen. Ne? Weil ich eben Köln bekannter Mann war, dann auf dem Ring diesen Lovers Club eröffnete. Das war 1969. Ich hatte jetzt diesen Vorteil, dass ich durch meine Verbindungen mit England schon in England, ich spreche speziell von London, verkehrte und auch in den Clubs verkehrte, da, wo wir hier von träumen konnten, musikalisch und von der Einrichtung her und von den Leuten her. Da gab es zum Beispiel, wo wir verkehrten, gab es das Revolution, ein großer Club in London. Da konntest du denn reinkommen, abends ging dann um 10 Uhr los. Da saßen um 12 die Beatles am runden Tisch, paar Mal. Oder die Rolling Stones. Ne? Ich wusste da aber noch nicht, dass ich später die Rolling Stones bei mir in Köln hatte, ne? Im Laden. Ne? Und in England lernte ich dann natürlich immer mehr über diese spezielle Gastronomie, die man nicht machen kann, nur wenn man Gastronomie gelernt hat. Da gehört diese Wahnsinnserfahrung zu. Wie gehst du damit um? Ne? Und das habe ich da gelernt. Und wenn ich dann zum Beispiel in das Marquis kam, da war eine Atmosphäre, da spielte jede Stunde eine neue Band, die musste sich da präsentieren, um zu beweisen, ob das Publikum sie mag. Und die hatten Eier und Tomaten bei sich und die bewarfen die mit Tomaten, wenn denen die Musik nicht fiel. Und was ich da an Gruppen gehört habe, ne? Zum Beispiel Chicago, die Steenhammer und eine kleine Gruppe von Pink Floyd, ne? Durch diese Blechinstrumente, sage ich immer, ne, da war das außergewöhnlich. Ne, und wie das harmonisierte. Ne. Wir hatten zum Beispiel Jimi Hendrix da. Ich habe mit Jimi Hendrix gesprochen. Der sah als erstes mein Bild hinter der Bar an der Wand vom Autorennen her. Ne, und sagt, das ist Englisch. Ich sage, ja, Englisch. Du fährst in England, ja? Hm? So. Wenn jetzt Jimi Hendrix in die Tür reinkommt, dann rief der Portier, der Jimi Hendrix steht oben. Ne, dann wussten wir unten, ja, ja. Ne, das war eine Treppe runter, ne, unten im Keller. Da war ein ehemaliger Weinkeller, dieser Laden. Ne. Wunderbare Akustik, der Lovers Club. Ne. Und dann sagte ich dem Disc Jockey, denk dran, keine Musik von Jimi Hendrix. Ja, ja. Das wusste ich ja aus England wieder, aus der Clubszene. Und dann habe ich Jimi Hendrix gefragt, ist das okay, was wir machen? Da sagt er, das ist Englisch, hat er gesagt. Das ist richtig. Und das habe ich andere gefragt, das habe ich Pink Floyd gefragt, das habe ich Deep Purple gefragt. Bei uns, man kann sagen, da war alles, alles, was zu dieser Zeit Rang und Namen hatte. Das ging ja so. Hier gab es ja nur diese erbärmliche Sporthalle für alles. Sport, Musik, ne, so. Und anschließend gingen ja diese Leute, zum Beispiel, wenn Uriah Heep jetzt da war, dann fragte der Manager, wo können wir nachts hin? Das waren ja junge Leute. Dann hieß das nur, ja, nur Lovers Club, ne. Weil wir die absolute Musik beherrschten, die es nirgendwo anders gab in Köln. Vom WDR kamen Leute manchmal zu mir und haben gesagt, die haben wir noch nicht mal im WDR, die Musik. Wie kommen sie da dran? Wir hatten das Glück, dass wir in London direkt von der Presse her kaufen konnten. Also wir konnten in die Anstalten gehen, wo die hergestellt wurden und konnten davor hören. Und da kamen die aus der Presse ganz frisch und da die uns kannten und wir viel im Melody Maker waren, in der Zeitschrift, konnten wir bei dem kaufen, weil normal ging das ja gar nicht. Wenn wir jetzt berühmte Leute da hatten, ne, dann schrieb der Melody Maker, ja, in Köln war ein großes Konzert mit Deep Purple und anschließend waren die Jungs alle im Lovers Club, haben eine tolle Nacht da gemacht, ne. Weil bei uns war wirklich eine Riesenatmosphäre. Ne? Und bei uns waren auch dazu die jeweiligen Leute, ja, das war ja wie eine Theatervorstellung, ne? Das war ja die Hippie-Zeit. Da kamen die als Hippies an. Ne? total verkleidet, einfach so, ne, nachts, ne? Und bei uns waren Leute, Richter, Rechtsanwälte, die haben gesagt, wir mussten uns das mal hier angucken, wir haben gehört, das ist eine ganz neue Art von Ausgeht-Trips, ne? Und die haben dann gestaunt, was es alles gibt, ne? Zum Beispiel Kraftwerk. Kraftwerk hat jede Woche, wenn sie hier waren in Düsseldorf, mindestens einmal bei uns eine ganze Nacht gestanden. Eine ganze Nacht. Wir machten um 23 Uhr auf. Das hat es auch noch nie vorher gegeben. Und wir machten nach Möglichkeit gar nicht zu morgens, ne? Also bis 5, 6 Uhr immer, ne? Selbstverständlich habe ich auch Bader Meinhof da drin gehabt, ne? Ohne es zu wissen. Die waren zu Gast. Da kommt der Kellner zu mir und sagt, oben sitzen 5 Mann. Die sahen, sie wären von Bader Meinhof. Sie wollten hier eine Kurzkonferenz machen. Die haben dem Kellner gesagt, wollten die damit irgendwie, dass der direkt Angst kriegt oder weiß ich was, ne? Da habe ich aber dem Portier oben gesagt, guckte die an, einmal und nie wieder, ne? Zu der Zeit waren die ja noch nicht verfolgt so direkt. Die machten zwar alles Mögliche, ne? Aber die waren nicht, sagen wir, dass man die sucht oder was, ne? Das war vielleicht 69 oder was. Und da bin ich rauf und hab den klar gemacht, hier, ihr könnt sein, wer ihr wollt. Aber wir können eine ganze Armee auffahren, ne? Wenn du das willst, dann gibt's hier für euch richtig Ärger, ne? Die wollten eine Konferenz abhalten, aber wollten nichts trinken. Das wäre zu teuer, ne? Habe ich gesagt, also komm, 5 Getränke, die könnt ihr finanzieren. Ja oder nein? Ja, ja, denn ja, ne? So. Und der Bader war es selbst und die Enzlin war dabei, ne? Man hat die ja immer wieder gesehen und deshalb wusste ich, das sind diese Gesichter, ne? Und die verkehrten natürlich in solchen Nachtläden, ne? Klar, die waren originell. Wenn die das nicht gewesen wären, die hätten zu uns gepasst, ne? Vom Äußeren auch her, ne? Wir hatten ja viele Künstler da, ne? Reichlich Künstler, Sportler, alles Mögliche. Der Günther Netzer war Stammgast bei uns. Jeden Montag kam dieser Netzer, immer mit 2 Frauen, nie mit einer. Immer mit 2 Frauen. Ja. Ich erinnere mich, dass die meisten alle blond waren immer. Dann saß eine links und eine rechts und er in der Mitte, lange Haare, ne, der sah ja toll aus und bestellte auch Flasche. Früher bestellten ja die guten Gäste immer nur Flaschen. Ne? Bringt Flasche Whisky, ne? Bringt Flasche Wodka. Ne? Auch die Sportler und so, ne? Die soffen wie ein Loch. Ne? Da war das alles noch nicht so problematisch wie heute, ne? Ja, und der Günther Netzer verbrachte denn den Abend bei uns und ließ sich von dem Kellner einen Joint kommen, ne? Und er rauchte seinen Joint und die Frauen, ich weiß nicht mehr genau, ob die auch einen Joint extra hatten, auf jeden Fall, die zogen bei ihm an den Joint, ne? Und somit war der Günther Netzer wie ein Stammgast, ne? Da war der schon, da war Nationalspieler und alles, ne? Dann höre ich später, in Mönchengladbach hat der Günther Netzer eine Diskothek aufgemacht, die heißt Lovers Lane. Lovers Club, ich, Lovers Lane, er. Da hat der uns original nachgemacht, hat bei uns gelernt, wie andere auch. Sehr viele andere haben auch bei uns gelernt, die auch Clubs gemacht haben. Nur wir hatten nur die Verbindungen zu dieser fantastischen Musik, die immer auf dem neuesten Stand war. Ich hatte zum Beispiel einen Studenten, der ging nach USA zurück und der war auch ein Stammgast bei uns. Und da habe ich den gebeten, schick mir bitte alle amerikanischen Neufassungen von diesen berühmten Bands, ne? Sagen wir Chicago, ne? Das hat er auch gemacht. Da hatten wir quasi die Verbindung zu den USA für die Neuerscheinungen. In England kauften wir selbst die neuesten Erscheinungen. Und somit waren wir eben weit vorne, ne? Und der Mick Jagger hat mir das ja auch bestätigt. Das war folgendermaßen. Mick Jagger war da, ich glaube 69 war das gewesen. Da waren die wieder da Und er natürlich in der Mitte und 30 Mann drumherum, die ganzen Rodis, die Riesen. Ne? Und da kommt der Manager zu mir und sagt, hör mal, kannst du mit dem Mick was essen gehen? Weil er kennt sich ja hier nicht aus. Und der kann doch nicht alleine. Und ist da hier in der Nähe was? Ja, sag ich, kein Problem. Ne? Was will er denn essen? Ja, am liebsten Steak. Ja, sag ich, da sind wir hier richtig. Wir haben einen Klapperhofen Steakhouse. Ne? Da bin ich mit dem nachts in das Steakhouse. Und da komme ich rein, gehe so durch die Mitte. Ich sehe noch links und rechts die Tische, voll besetzt. 50% von den Luden, Zuhältern mit ihren Weibern, ne? Weil die immer Steak. Ne? Und da höre ich, wie der eine sagt, jetzt kriegt der auch schon mit Mick Jagger an. So, er hat mich eben nur gefragt, was sind das für Leute? Ne? Und da habe ich ihn getestet und habe gesagt, Mick, was denkst du denn, was das für Leute sind? Ne? Hat er gesagt, I don't know, Businessmen. Ja, sage ich, aber nur in der Nacht, ohne Konzession und ohne Steuerbelege. Ne? Ich habe zum Beispiel die Steenhammer in London in einem Bierhaus gehört. Da spielten die oben, auf der Terrasse spielten die. Da habe ich meinen Dischocke gesagt, den ich bei mir hatte, hör mal, diese Musik, das kann doch nicht sein, dass die hier in einem Bierhaus stehen. Ja, die haben keinen Namen, unbekannt, neu. Sag ich, geh zu dem Manager, ich will den sprechen. Hatten die gebracht und dann habe ich zum Manager gesagt, wart ihr denn schon mal in Deutschland? Nee, noch nie. Ich sage, hättet ihr denn Lust, mal nach Deutschland zu kommen, nach Köln, zu uns im Club? Ich würde euch gerne arrangieren. Ich sage, sind noch nie von der Insel weg gewesen. Ne? Ich sage, kommt zu uns, arrangiere euch 8 Tage lang, ich zahle euch das Hotel, ihr bekommt eure Gage und dann wollen wir mal sehen. Ich hole euch das Fernsehen hier hin. War das schon mal im Fernsehen? Nö. Ich sage, siehst du, ihr kommt ins Fernsehen, dann wollen wir mal sehen. Dann sind die gekommen, die haben den ersten Abend gespielt, die Leute waren so begeistert, die sprachen das dann in Köln rund, nächsten Abend war dann noch voller und noch voller. Und die waren so fantastisch mit ihrer Musik. Die wurden immer besser und immer sicherer. Und dann habe ich das Fernsehen geholt, kam der WDR. Ich weiß noch, der Kemper hieß der Leiter, der gesagt hat, oh, du hast uns aber wilde Leute geschickt. Ne? Die waren ja solche Matten, ne? In Militärmänteln spielten die. Ne? Also so ein ganz verkapptes London-System. Ne? Und die sind überhaupt nicht mehr auf die Insel zurückgekommen. Da kamen immer mehr Leute, die arrangieren wollten, haben die auch arrangiert und haben die immer weitergereicht. Und auf einmal höre ich, die sind in Amerika gelandet. Da hatten die durch uns diesen Start bekommen. Ja, 1972 war das. Ne? Die haben mir Dankeskarten geschickt aus Amerika. Diesen Weg hierhin, schrieb der eine, verdanken wir nur dem Lovers Club. Weil das Wichtigste war, dass die ganze Atmosphäre stimmte. Und vor allen Dingen die Türe. Die Türe war mit das Wichtigste. Wer kommt hier rein? Sie können sich vorstellen, wenn wir um 23 Uhr aufmachten, standen da manchmal 150 Leute oben. Ich hatte also einen Türsteher. Und dazu beschäftigte ich denn einen ehemaligen Boxer, der für die Notfälle zuständig war. Ne? In so einem Club können die tollsten Sachen passieren. Ne? Und die passierten auch. Ne? Also im Club selbst, wenn das aufflammte, dann rief ich den Hein. Dann kam der, da sag ich, Hein, den wirfst du jetzt raus. Da sagte der, ja, soll ich ihn dann umhauen oder und dann raus? Oder? Ich sage, bist du wahnsinnig? Hier sind 200 Leute drin. Willst du ein Chaos machen? Du nimmst den und raus. Ach so, meinst du das so? Ne? Ja, dann nahm der den von hinten, hob den von den Füßen weg und trug den hoch. Ne? Da hat er solche Muskeln. Ne? So funktionierte das. Ne? Und die Kölner Zuhälter waren ja meine Fans. Die traf ich ja am Nürburgring aus dem Rennwagen raus. Und wenn du Auto fahren kannst bei denen, bist du sowieso der Größte. Ne? Und ich habe denen auch gelernt, wie man Auto fährt manchmal. Ne? Dann kamen die an, der eine sagte dann, ich habe jetzt einen Ferrari, aber so richtig fahren kann ich den nicht. Ne? Kannst du mir helfen? Dann habe ich denen auch ein bisschen so geholfen, damit ich auch immer wusste, Freunde. Ne? Und ich habe denen auch gesagt, der Laden ist für euch nichts. Ja, da lass uns nur gucken. Ne? Das habe ich gemacht. Ich gesagt, komm runter, gib einen aus, guck dir das an, diese starken Jungs. So, ne? Und dann haben die festgestellt, nee, das sind nicht unsere Leute hier. Ne? Die sind ja ganz anders. Sind ja welche, die haben noch nicht mal Schuhe an. Ne? So die Hippie-Frauen. Ne? Ne? Und somit hatte ich die alle auf meiner Seite. Und wenn es wirklich Ärger gab vor der Türe, da standen manchmal 30 türkische Jungs. 30 und wollten da rein. Das ging natürlich nicht. Ne? Und dann hatte ich die natürlich als Schutz. Dann rief ich einen von denen an, die fuhren im Ami-Waren rund. Und die hatten einige Clubs schon, wo sie den Schutz mit hatten. Dann kamen die, brachten noch 3-4 Mann mit. Und da gab es nichts. Ne? Die stellten sich dann vor die Türken und sagten, so, machen wir jetzt hier das Ding alle oder verzieht ihr euch? Ne? Und dann sahen die, was das für Kaliber waren. Ne? Da zahlte ich dem dann 100 Mark und dann war die Sache erledigt. Das ist dann zu Ende gegangen, indem der Pachtvertrag ausgelaufen war und der neue Besitzer, der Herr Pefken, der auch bei uns als Gast verkehrt, hatte andere Ideen mit dem Haus. Und so ist es ja auch gekommen. Das Haus ist von hinten außer der Front total abgerissen worden. Und das Nebenhaus hatte der vorher auch schon gekauft. Das hat auch die Fassade nur und wurde auch von hinten abgerissen. Und dann hat er das verbunden und hat da ein Hotel draus gemacht. Ne? Und das ist geschehen 1975. Ne? Der Boss vom Lovers Club am Ring, der Rennfahrer und Diskothekenbesitzer Hans Sauer. Heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Ingo Zander. Morgen am 1. Mai schon wieder Erlebte Geschichten, dann bereits um 9.05 Uhr mit dem Barkeeper Charles Schumann und dem Fotografen Thomas Billhardt. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.